1. Diocese Leid ist für den musikalischen Leiter bestimmt, soll nach der Octen Tonart vortragen werden und wird David zugeschrieben. 2. Graf ein, Herr, da die Zahl der Aufrichtigen stetig abnimmt und loyal Menschen innerhalb der Gesellschaft kaum noch zu finden sind. 3. Die gegenseitige Kommunikation ist von Torschen geprägt, da seimit schmeichlerischen Worten sprechen, während eierhazen in Wahrheit anaufrichtig sind. 4. Der Herr moge all Jean zum Schweigen bringen, die Schmeichelien als Werksug nutzen, so I die Zuingen, die sich durch eier arrogante or struxwise profilieren. 5. Dies betrifft Menschen, die Globen, all ein Dirch eier wert dominanz ausüben zu können, und die geht überjord nicht Autorität über sich blennen. 6. Angesichts der Ausbütung der Schwachen und des Sufsens der Bedürftigen kundig der Herr sein Handeln, am dengenigen Sicherheit zu gewahren, die Danik Verlingen. 7. Die Verheißungen des Herrn sind absolut vertrauenswürdig und rein, anlich wie Silber, das in einem irdischen Teigel siebenfach gelautet Word, im höchste Qualität zu erreichen. 8. Du, Herr, wirst uns unter deinen Schutznamen und uns konsequent vor den schadlichen Einflüssen dieser Generation bewahren. 9. Die Gottlosen bewegen sich überall wollig angehindert, insbesondere wenn moralisch Verdorbenheit unter den Menschen ein Einfluss gewinnt und öffentlich geschätzt wird.